Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, der Stefan, AKLC, EBCC, immer noch unterwegs. In meiner Tagen Ausstellungsversammlung. Hier stehen jetzt ganz viele an und möchten wählen. Bei mir sitzt jetzt der Ralf Klörfeld, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Du hast das jetzt hier den ganzen Tag beobachtet. Wie ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist eigentlich sehr positiv. Also ich bin mit einem recht negativen mit einer negativen Grundstimmung hier hingekommen. Aber ich habe gesehen, wir haben einige sehr gute Kandidaten und ich glaube, wenn ich so auch die Resonanz höre, bevor ich mit Leuten gesprochen habe, glaube ich, dass wir den heutigen Tag so abschließen, dass wir morgen eine gute Anzahl von Kandidaten haben, wo wir dann halt die Reihenfolge bestimmen können, also wählen können und halt auch nochmal Rückfragen bei den einzelnen Kandidaten führen können. Ich bin gehe heute sehr positiv nach Hause. Ja, genau. Man muss jetzt dazu sagen, jetzt werden 42 von den Kandidaten ausgewählt, ne? Die werden gewählt und sind dann morgen wieder da. Dann geht's ins Kandidatengrillen gruppenweise und dann werden neue Wahlen stattfinden. Die Landesliste Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl. Wie wichtig ist das für die Piratenpartei? Die Landesliste für die Bundestagswahl, wie wichtig das für die Piratenpartei ist. Also ich sag mal, die Bundestagswahl ist sehr wichtig für die Piratenpartei. Und für eine Wahl ist halt nach Wahlgesetz eine Landesliste aufzustellen in jedem Landesverband. Und dementsprechend ist es natürlich sehr wichtig, dass wir gute Kandidaten auswählen, die dann uns und die Bürger bei einer positiven Wahl im Bundestag vertreten können. Jetzt hatten wir ja zuletzt die Landtagswahl in Niedersachsen. Hat ja leider nicht ganz so geklappt. Was glaubst du, hat das irgendeinen Einfluss auf die Bundestagswahl? Was bedeutet das für die Piraten? Glaubst du, dass sie jetzt sagen, jetzt erst recht? Ja, die Frage habe ich mir die letzten zwei Wochen auch gestellt. Was passiert jetzt? Und das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich hier mit einer negativen Stimmung eigentlich angereist bin. Oder einem unguten Gefühl. Aber bei den Gesprächen, die ich heute hier so geführt habe und auch bei den Vorstellungen, habe ich das Gefühl, es kommt wieder so eine Energie entsteht. Und diese Energie, wenn wir die jetzt auch füttern und fördern, dann glaube ich, ist es genau der Punkt, wo wir sagen, jetzt erst recht. Das hören wir gerne. Also das hört sich auch so ein bisschen an. Du glaubst auch, dass wir tatsächlich in den Bundestag einziehen. Also das liegt definitiv nur an uns und ich glaube, dass wir das können. Keine Frage. Die Frage ist, ob wir das umgesetzt bekommen und ob wir das Vertrauen den Wählern wiedergeben, dass wir uns für die Themen, die wir platzieren, auch einsetzen. Prima. Ich danke dir an der Stelle erstmal. Möchtest du irgendwie ein Wort loswerden an die Hörer? An die Hörer, wenn das heute noch online geht, dann an die Hörer, kommt morgen hier hin, schaut es euch an, genießt die Stimmung und die nicht hier hinkommen können, schaut euch den Stream an, der läuft morgen ja auch wieder und nehmt ein bisschen von dieser Stimmung und der Energie mit. Schönes Schlusswort, danke dir. Schön. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.